1. Imochten monat des zweiten Regierungs Jars von Darius Empfing der Prophet Sacharger, der Sohn Berechtes und Enkelidos, ein Botschaft von Jahweh. 2. Jahweh war se zornigu bei ihr Vorfahren. 3. Die Schald solste ihnen sagen, so spricht Jahweh der Hirscheren, kurt zu mir zurück, dann word ich mich uch wieder zuwenden, spricht Jahweh der Hirscheren. 4. Seid nicht wie ihr Vorfahren, denn in die früheren Propheten zurufen, so spricht Jahweh der Hirscheren, kurtem von ihren schlechten Wegen und bösen Taten. Doch sie horten nicht und beachteten mich nicht, spricht Jahweh. 5. Wo sind ihr Vorfahren jetzt? Und können die Propheten ewig leben? 6. Mein Wort und Bisklas Jedoch, die ich meinen Dienen, den Propheten, anvertraut hat, trafen ihr Vorfahren so, dass sie einzig kämen und anerkennen mussten, Jahweh der Hirscheren hat uns genau so behandelt, yrs aufgrund unserer Wegen taten beabsichtigt hat. 7. Am vierundzwanzigsten Tag des elften Monats, dem Monat Skibat, im zweiten Regierungsjahr des Darius, empfing der Prophet Sacharger, der Sohn Berechtes und Enkel Idos, ernut ein Botschaft von Jahweh. 8. In der Nacht hat ich ein Vision, ich sah einen Mann auf einem Rotbraunen Pferd, der zwischen Myrtenbäumen im Tal stand, hinter ihm befanden sich weitere Rotbraun, Fuchsrot und Weiß Pferde. 9. Als ich fragte, mein Herr, was bedeuten dies Dinge, antwortet der Engel, der mit mir sprach, ich word dir sagen, was sie bedeuten. 10. Daraufhin erklärt der Mann, der zwischen den Myrten stand, die sind die Genogen, die Jahweh ausgesandt hat, die Erde zu durchstreifen. 11. Dies berichteten dem Engel Jahwehs, der zwischen den Myrten stand, wir haben die Erde durchstreift und festgestellt, dass die ganze Erde in Ruhe und Frieden liegt. 12. Daraufhin fragte der Engel Jahwehs, Jahweh der Hirscheren, wie lange wirst du Jerusalem und den Städten Judas, denen du nun schon 70 Jahre lang sernst, noch den Barmherzigkeit verenthalten? 13. Jahweh antwortet dem Engel, der mit mir sprach, mit wohlwollenden und trostlichen Worten. 14. Und der Engel, der mit mir sprach, befahl mir, verkunde Lord, so spricht Jahweh der Hirscheren, ich empfind großen Eifer für Jerusalem und Zion. 15. Ich bin auch sehr zornig über die sorglosen Nationen, die, obwohl mein Zorn ne gering war, eigenmachtig dazu betrugen, das Unglück zu vergrößern. 16. Die Schald spricht Jahweh, ich word mich Jerusalem wieder mit Barmherzigkeit zuwenden, mein Tempel soll dort wieder aufgebaut werden, spricht Jahweh der Hirscheren, und die Messner word über Jerusalem ausgespannt werden. 17. Verkunde außerdem Lord, so spricht Jahweh der Hirscheren, mein Stadt werden sich künftig vor Wohlstand ausdehnen, und Jahweh word Zion ernut trosten und Jerusalem wieder erwählen.